Der neue Nachgedacht Entertainment und Hörspiel Podcast. Von und mit Jan und Sören. Dann schauen wir mal. So, ich würde sagen, herzlich willkommen zum E3-Special des Nachgedacht-Podcast, zum ersten Teil dieses Specials. Wir werden diesen Podcast bzw. dieses Special ein bisschen aufteilen aus Zeitgründen, weil wir uns, wie ich finde, in angemessener Zeit und Ausgiebigkeit den Themen bzw. den angekündigten Spielen der E3 widmen möchten. Wir sind 2 bzw. fast 3 Wochen nach der E3 natürlich spät dran mit einem Special über die E3, aber mein ganz persönlicher Eindruck dazu, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil im Nachhinein eigentlich erst die richtig guten Trailer ins Netz gestellt wurden zu den Spielen, beziehungsweise die richtig guten Infos rauskamen zu den Spielen. Da gibt es einige Beispiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ist euch, wenn ihr das, ich weiß ja nicht, wer von euch da die Livestreams von den großen Pressekonferenzen verfolgt hat, aber ich habe zum Beispiel, nur mal als Beispiel zum Thema Evolve, was ich ja schon mal angekündigt habe, in einem der letzten Podcasts, im Multiplayer-Shooter, eigentlich während der großen Pressekonferenzen nichts gesehen, aber zum Beispiel in einem IGN-Interview, was dann im Nachhinein eigentlich erst online gestellt wurde, beziehungsweise dann nicht am selben Tag des ersten Tages der E3, sondern halt irgendwie später. Also, dass wir da noch ein bisschen die Möglichkeit hatten zu recherchieren. Und an dieser Stelle begrüße ich natürlich auch den Sören wieder aus Borgfeld. Moin! Der für dieses Special, dieses E3-Special, die meiste Arbeit geleistet hat. Der hat nämlich schon mal die richtigen Knallertitel vorrecherchiert und mir die Möglichkeit gegeben, mich mal damit zu befassen, wie wir das ja schon bei Google Plus angekündigt haben. Sören, was sagst du zu dem Line-Up, was angekündigt wurde, beziehungsweise was gezeigt wurde? Es kommen ein paar echte Knaller auf mich zu, oder auf uns zu, sagen wir mal so. Die richtige Überraschung, also dass jetzt nochmal so ein Spiel kam, wo ich gesagt habe, boah, das haut mich jetzt nochmal so richtig um, war natürlich nicht dabei, weil viele Spiele natürlich schon angekündigt waren, die dort auch gezeigt wurden. Aber man hat halt ein paar neue, schöne Videos gesehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, also es sind eigentlich hauptsächlich Spiele geworden, die ich jetzt zusammengetragen habe, sag ich mal, wo ich auch ein gewisses Interesse dran habe. Also ich kann schlecht über Spiele berichten, die mich jetzt nicht interessieren. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig und deswegen ist die Zusammenstellung für unser Special ist ja eigentlich darauf entstanden, dass ich einfach mal die Trailer, die ich mir angeguckt habe, die mich auch angesprochen haben zu den Spielen, dass ich die aufgenommen habe. Eventuell haben wir auch das ein oder andere übersehen, kann natürlich auch immer mal passieren, ja. Aber ich glaube, wir haben schon so die interessanteren Spiele, haben wir glaube ich schon rausgegriffen. Das sehe ich absolut genauso. Also herzlichen Dank für deine Arbeit. Du hast da wirklich, wie ich finde, die richtig dicken Perlen aus dem Meer gefischt. Da sind sicherlich einige Titel dabei, die für eine große Freude sorgen würden. Nochmal eben ganz kurz, damit das klar ist hier. wir reden hier über Titel, die uns natürlich für die PlayStation 4 interessieren. Das hier ist ein Special für die PlayStation 4 Titel der E3. Wir werden hier nicht über Xbox One Titel sprechen. Wir werden in dem ein oder anderen Spiel sicherlich die Xbox One erwähnen, beziehungsweise die PC-Plattform erwähnen, weil wir uns sicher sind, dass es sich beim gezeigten Gameplay-Material um PC-Gameplay handelt, beziehungsweise ich mir sicher bin. Ich weiß nicht, ob Sören sich da sicher ist. Aber davon ist auszugehen, weil, naja, warum erzählen wir euch? Wir haben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, wir können hier und heute oder beziehungsweise in diesem ersten, vielleicht im zweiten oder vielleicht auch, wenn es einen dritten Teil gibt, dieses Specials, auch in diesem dritten Teil, wenn er denn stattfindet, euch auf jeden Fall dicke Empfehlungen für die nächsten 12 bis 24 Monate aussprechen, die auf jeden Fall Lust auf mehr machen. Ja, und der erste Titel, den du genannt hast als Titel, der ist schon im letzten Jahr angekündigt worden, nämlich Tom Clancy's The Division. Also ich muss dazu sagen, ich bin großer Tom Clancy-Fan. Das mal so dazu. Ich habe eigentlich fast alle Bücher, Filme, Spiele, die es in der Richtung gibt, eigentlich auch irgendwo gelesen, gesehen, gespielt. Und The Division reizt mich sehr. Also es sieht klasse aus. Sowohl der Trailer als auch das Gameplay-Video haben mir richtig, richtig Geschmack auf das Spiel gemacht. Ich hoffe, dass man es nicht nur, oder das geht aus dem Spiel nicht raus hervor, also aus den Szenen bisher nicht hervor. Ich habe das Gameplay-Video gesehen, was für mich so aussieht, als dass es koop-mäßig dort gerade gespielt Ja. wurde, nicht Zwang ist, also dass man auch irgendwo einen gewissen Singleplayer-Charakter hat, weil es ist auch nicht immer leicht, drei, vier Leute da irgendwie zusammenzukriegen und dann immer zu spielen. Dafür kenne ich wahrscheinlich zu selten oder zu wenig Leute, die PS4 spielen. Aber ich glaube, das wird fett. Also ich sehe das absolut genauso. Mich begeistern so CGI-Trailer von Spielen eigentlich nicht mehr so. Ich finde es toll, dass es sie gibt und wenn sie in Spiele eingeflochten sind. Aber für mich, gerade auch in einer Zeit, wo Konsolen damit werben, völlig neue Spielerfahrungen zu schaffen, völlig neue Grafikdimensionen möglich zu machen, völlig neue Erlebnisse einfach zu schaffen, dass dann solche CGI-Trailer kommen. Aber was dieser CGI-Trailer, also ein Trailer, der eben auch im Kino laufen könnte, dann quasi für das Spiel, ne? Dass dieser Trailer einfach absolut Stimmung macht, so. Und er ist einfach ein richtig gut gemachter Trailer, der einfach wahnsinnig gut aussieht und, wie ich ja schon sagte, auch ein bisschen an Watch Dogs erinnert, ne? So, muss ich ganz ehrlich sagen. Was einen aber natürlich dann vor allem interessiert ist, wie sieht das Spiel in Natura aus? Wie sieht das Gameplay aus? Und man konnte auf der E3 2013 ja bereits so ein bisschen als Sneak Preview so die ersten Gameplay-Elemente sehen von The Division, was ja auch so der Überraschungshit war letztes Jahr. Und das hat natürlich auch schon enorm Erwartungen geweckt. Und das aktuelle Gameplay-Material, was zu sehen ist, das hat mich auch genauso wie dich absolut, absolut begeistert. Jetzt, wo wir beide ja auch sehr intensiv Watch Dogs gespielt haben, gesehen haben, was so sage ich mal mit dynamischen Einblendungen, Informationseinblendungen im Spielverlauf, die also so ins Spiel implementiert sind. Also wenn es nicht mehr so blöde Pop-ups gibt, sage ich mal, so wie früher, die dann einfach völlig aus dem Spiel, die nichts damit im Spiel zu tun haben, sondern wenn sie, sage ich mal, in die Spielmechanik implementiert Sinn machen. So bei The Division beispielsweise gibt es ja so ein Feature, dass du dir irgendwie ja vergangene Ereignisse irgendwie dann über diese orangen Partikel anzeigen lassen kannst, ne? Oder dass du deine Karte auf dem Fußboden hast, sodass sich nicht so eine Pop-up-Karte aufploppt, sondern dass du so ins Spiel integriert dynamisch eine Karte hast. Nur mal so, das finde ich sehr intelligente Schachzüge der Macher. Und auch natürlich die Combat-Szenen, also die Kampfszenen beziehungsweise die taktischen Szenen, die Koop-Elemente an der Oberfläche, dieser völlig entvölkerten und verwilderten Stadt, in der The Division am Anfang spielt. Ich glaube, es geht um New York, ne? New York? Ich meine New York, Ja. ja. Du erwischst mich auf dem falschen Fuß. Richtig toll. Ich hab ja auch geschrieben hier im Vorbereitungsdokument, dass ich schon fand, es waren schon in dem Augenblick, um so ein bisschen als man zeigen wollte, dass man taktisch spielen kann, dass die Gegner erstmal nichts mitkriegen, so mehr oder weniger, nicht, die man da hat. Also Fußtritte hören sie gar nicht, oder so Schritte, nicht? Gerade auch, weil ja wohl ein bisschen Schnee zu sehen ist, dass man irgendwie Trittgeräusche hört, nein. So, dann auch das Klettern an Fassaden oder so macht kein Geräusch und ja. New York ist übrigens richtig. New York ist richtig geraten, Ja. wunderbar. Das hat mich gereizt. Was ich toll fand, waren die was ich toll fand, waren die Partikeleffekte. Das kennen wir aus Watch Dogs schon. Die Stadt, die dynamische Stadt, Ja. erinnert ja streckenweise wirklich an Watch Dogs. Dementsprechend glaube ich, dass es da auf jeden Fall auch sehr, sehr große Ähnlichkeiten geben wird. Natürlich ist das Setting anderes, ne? Du rennst jetzt nicht mit einem Smartphone durch die Gegend und kannst alles hacken, sondern es ist ja mehr so ein Endzeit-Szenario. Und ich fand aber auch die Gadgets einfach cool, die du dann hast. Also mich reizt es total. Das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich mir holen werde. Ich weiß jetzt nicht genau, wann da das Erscheinungsdatum ist, Das aber. dauert noch. Wenn noch nicht mal, jetzt noch nicht mal definiert ist, dann dauert das mindestens noch ein halbes Jahr. Minimum. Ja, das kann sein. Ja, denke ich auch. Also allein, weil die werden ja dann noch Vorbestellerbonus und so weiter die Geschichten machen wollen. Da werden sie viel, viel Geld mitmachen wollen. Und sie werden es auch machen. Aber du hast recht, die Gadgets, die du zur Verfügung hast, ne, diese Helis, diese interaktiven, beziehungsweise ja, interaktiven Gadgets, die du hast, die sind neu, die sind von ihrer Art und Weise her natürlich nichts Neues, Gegner ablenken oder blenden oder was, aber sie sind kreativ neu, finde ich, Ja. und echt witzig gemacht. Und du kannst sogar, glaube ich, als zusätzlicher Spieler sogar so ein Ding steuern, ne? Ja, übers Tablet. Wobei ich jetzt auch eine echt schlechte Nachricht für dich habe. Warum? Kommt nur Ich für die habe Xbox One. gerade. Genau. Nein, ich habe gerade mal nach dem Release geschaut. Release für The Division wurde verschoben auf 2015. Ja, irgendwie war mir so. Und ist gestern irgendwie bekannt geworden, dass es jetzt sogar Gerüchte gibt, dass es sogar auf 2016 verschoben werden soll. Was mich gerade so ein bisschen ich will das Spiel. Nimm mein Geld, ich will das Spiel. Shut up and take my money, oder wie war das? Ja, gerade auf einer Seite gelesen, Verschiebung möglicherweise auf 2016, was ich wirklich schade finden würde, weil wie gesagt, das Spiel in dem Gameplay-Video sieht schon echt fett aus und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch so lange dauert, aber man darf auch nicht vergessen, in so einem Open-World-Spiel sind halt auch viele Möglichkeiten. Ne? Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch irgendwie Bugs gefunden haben oder wie auch immer. Ich fände es schade, wenn es auf 2016 verschoben wird und hoffe echt, dass es irgendwie im ersten Quartal 2015 oder so kommt. Ist immer die Frage, wie lange brauchen die Studios, um sowas zu entwickeln, wenn man bei der E3 2013 schon einen relativ aussagekräftigen Gameplay-Trailer gezeigt hat, 2014 nochmal einen noch aussagekräftigeren Gameplay-Trailer zeigt, nur um 2 Wochen später dann zu verkünden, dass das Spiel noch später erscheint. Ja. Das ist ja fast so ein Ist auch, Fiasko wie bei Watch Dogs. es ist auch nicht so gerade mal, in Watch Dogs ist dagegen gar nichts. Das ist ja schon, geht schon fast so dann in die Richtung von Duke Nukem und sowas, weißt du, wo so ein Spiel Ewigkeiten braucht und dann nachher Grütze ist. Ich hoffe, dass es bei The Division nicht der Fall sein wird, sondern dass es auch wirklich so kommen wird, wie man es in dem Gameplay-Trailer gesehen hat. Und weil das fand ich wirklich gut. Aber du musst natürlich auch eine entsprechend gute KI haben, ne? Haben Sie denn Gründe genannt, warum The Also auf Division? der Seite, wo ich gerade geguckt habe, standen keine Gründe. Ist ja oberärgerlich. Also, Online-Welten, ja. Online-Welten erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, warten wir mal ab. Ja, aber die News um Verschiebung, die News um Verschiebung und so weiter, die überschlagen sich jetzt, die sind keine Woche alt, ne? Also, Nein, die also werden jetzt. die Verschiebung 2015 haben sie ja damals auch, oder als das kam, haben sie ja auch begründet. Da hat ja dieser David Pollfeld, hat dann gesagt, ja, man spricht immer über Termine und die Wahrheit ist aber ja, wenn du mit 400 Leuten an so einem Projekt arbeitest, ja, dazu noch eine komplett neue Hardware hast, also die Xbox One und die PlayStation 4 und zusätzlich versuchst du noch das beste Spiel aller Zeiten zu machen, ja, dann dauert das einfach ein bisschen. Das ist einfach dann nicht einfach so, sag ich mal, die Termine dann wahrscheinlich auch so zu halten. So hatte er das damals gesagt. Was heißt damals? Ich weiß gar nicht, von wann jetzt diese News war. Also auch erst ein paar Tage alt. Ja, man begründet es damit, um das bestmögliche Spiel abzuliefern. Der Druck wäre zu groß gewesen. Ne? Also es sei auch unmöglich, bei solch riesengroßen Projekten einen konkretes Release-Datum zu nennen, sagt man bei PC Games, Artikel von vor 5 Tagen. Ja, wir bleiben gespannt. Was unterm Strich bleibt, wir können natürlich jetzt viel spekulieren, was unterm Strich bleibt. Das, was wir dieses Jahr gesehen haben, sah absolut toll aus, bietet tolle Möglichkeiten, kooperativ zu spielen, bietet eine tolle Atmosphäre, zeigt, was möglich ist die nächsten Jahre. Und ist doch cool, wenn man Titel hat, so wie The Division, als Multiplayer-Kooperations-Shooter, was auch Rollenspielelemente haben soll, also auch vielleicht an die einen oder anderen Rollenspieler, dass da wieder so ein Titel ist, wie es schon Watch Dogs war, auf den man sich einfach freuen kann, finde ich. Ja, das stimmt. Und der wird noch dauern, aber naja, gut. Wir bleiben dran, oder? Wenn es Neuigkeiten gibt. Ja, auf jeden Fall. Mir ist es auch egal, ob es letzten Endes 2015 oder 2016 kommen wird. Meiner Meinung nach werde ich das so oder so spielen. Und weil mich das Setting reizt, mich das Spiel reizt und ich eigentlich, wie gesagt, auch ein großer Tom Clancy-Fan bin, von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass es auch ein gutes Spiel wird. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall auf. Hast du zu The Division noch was zu sagen? Nein, ich komme jetzt nur auf den Punkt zurück, dass du eben gesagt hast, Rollenspielelemente. Mhm. Weil ein Spiel, was ich mir noch angeschaut habe, was dich, glaube ich, nicht so reizen wird, war Dragon Age Inquisition oder Inquisition oder wie man das auch immer nennen wird. Der Nachfolger von Dragon Age Origins und Dragon Age 2. Was jetzt von BioWare entwickelt wird in Edmonton und Montreal. Ich bin vorbereitet. Und soll am 9. Oktober 2014 erscheinen und könnte durchaus was für geneigte Rollenspieler werden. Also die Dragon Age Spiele, ich habe die Origins habe ich gespielt oder habe ich angefangen zu spielen. Nach 8 Stunden habe ich dann irgendwann nicht am Stück, aber 8 Spielstunden habe ich dann irgendwann die Lust daran verloren, weil es irgendwie für mich zu eintönig nachher war, wobei ich eigentlich ein Freund von Rollenspielen bin. Könnte sein, dass ich mir das Spiel auf jeden Fall anschauen werde, weiß ich aber noch nicht genau. Magst du mal was zum Setting oder was ist das für ein Spiel? Es ist ein Rollenspiel in einer gewaltigen Fantasy-Welt, wo du halt auch Elfen, Zwerge, Orks, also was hast, Drachen, Magier, die Hauptcharaktere, Charaktere, die ich aus den vorigen Teilen schon kenne, wie Morrigan oder Lyanna, spielen dort auch wohl wieder mit. Zur Geschichte kann ich natürlich jetzt nicht so viel sagen, weil ich nicht weiß, was da jetzt passieren wird. Könnte aber, wie gesagt, interessant werden. Es gibt Magier, es gibt Templer, es gibt rote Templer, es gibt Dämonen, es gibt verschiedene Orte, wo du hin und her reisen kannst. Ja. Der Trailer ist, ich fand ihn imposant, weil du auch so einen großen Drachen irgendwo siehst. Die Magie-Effekte sind ganz nett. Könnte interessant werden. Also ich kann da, wie gesagt, nicht viel zu sagen, weil ich nur diesen einen Trailer gesehen habe, mich da noch nicht so mit befasst habe. Aber für Rollenspieler könnte es auf jeden Fall ein gutes Spiel werden. Ich bin nicht so der Rollenspieler, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zwischendurch ist das mal ganz nett. Aber wie gesagt, das ist dann in den letzten Zeit habe ich halt nicht so viel Zeit an der Konsole, also jetzt, ich sag mal, bis letztes Jahr habe ich nicht so viel Zeit an der Konsole verbracht. Dann habe ich irgendwie Dragon Age gehabt, dann hast du es mal am Wochenende gespielt ein paar Stunden und wenn du so ein Spiel dann aber auch mal 2-3 Wochen liegen lässt, ist es total blöd, weil du natürlich nicht mehr weißt, wie ist denn jetzt die Story? Okay. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Also du hast immer dieses Problem, musst du eigentlich relativ in kurzen Abständen spielen, damit du in der Story drin bleibst. Das ist wie, du liest ein Buch, liest die ersten 10 Seiten, legst das Buch in die Ecke, nimmst es ein halbes Jahr später wieder in die Hand, weißt du auch nicht mehr ungefähr, was die 10 Seiten davor passiert ist. Oder oder ein Film. Guckst die ersten 10 Minuten vom Film, legst Film 10 Wochen in der Ecke, nimmst es dir dann und dann fragst du dich auch, ja, was ist denn jetzt eigentlich bisher passiert? Und so ist es natürlich bei den Rollenspielen, wo du ja auch locker eine Spielzeit von 80, 90, 100 Stunden oder sowas hast, ist es natürlich Schon so. Also klar, dir fällt dann ein, ja, der Charakter war das, der Charakter war das, aber wie nachher genau die Zusammenhänge waren, weißt du ja auch nicht immer. Und das ist vielleicht auch eine Falle bei Dragon Age, dass sie halt Storytelling-mäßig schon das brauchen, dass du dabei bleibst. Ja, eben. Und Dragon Age, wie gesagt, ich fand die ersten, oder das, was ich jetzt gespielt hatte, fand ich nicht schlecht, aber aufgrund der Zeit, die ich hatte, bist du halt relativ schnell wieder raus. Und das ist dann schwierig bei so einem Spiel. Ich sag mal, bei einem Battlefield-Story-Modus, sag ich mal, der nur 10 Stunden oder so es geht, keine Ahnung, ist relativ einfach. Watch Dogs, muss ich sagen, hat mich so gefesselt. Ja, fand ich, bin jetzt richtig traurig, dass es zu Ende ist. Das konnte ich nicht außer Hand legen. Wie Watch Dogs. Da war ich, und ich glaube, wenn ich da nach einer Woche oder sowas wieder reingeschaut hätte oder nach 2, wäre ich Ja. ja relativ schnell wieder reingekommen. Aber das hatte ich bei Dragon Age einfach nicht. Das hat mich noch nicht so gefesselt. Vielleicht ist es mit dem neuen Teil so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch einfach nur nochmal spielen. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Könnte. Muss man mal abwarten. Das sehe ich genauso. Das, ja, ich will. Jetzt schauen wir mal in die dunkle Gegend einer Welt, ja? Oder fällt dir noch was zu Dragon Age ein? Mir fällt dazu gar nichts ein, weil ich. Also, das ist, ich, wie gesagt, ich hab's mir angeschaut. Ich habe auch Gameplay-Videos von älteren Dragon Age-Teilen. Das ist nichts. Ist nicht meins. So, ist Geschmackssache, ne? So, ist einfach nicht meins, Eben. deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Aber es ist halt auf der E3 2014 angekündigt worden, relativ dick, relativ groß, mit Bohai. Und ich finde, man sollte es im Auge behalten, wenn man sich dafür interessiert, ne? Ja, definitiv. Also finde ich, sollte, also wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Für mich war das nur so, ich fand den Trailer relativ imposant, ganz nett Ja. gemacht. Vielleicht gucke ich es mir an, wenn es die Zeit zulässt. Vielleicht lasse ich aber auch einfach links liegen und werde es mir dann irgendwie als Low Budget mal irgendwann holen oder wie auch immer. Das genauso wie der nächste Titel. Das ist jetzt nicht so, dass ich den nächsten Titel jetzt unbedingt haben muss. Könnte interessant werden, kann aber auch grottenschlecht werden. Lord of Das the ist Rings, Schatten von Mordor, genau. Shadow of Mordor, Shadow of Mordor, Mordor. Genau, ein Open World Hack and Slay Spiel sah ganz, ganz nett aus. Geht das schon wieder? Und ja, war ganz witzig, aber ich glaube nicht, dass mich dieses Spiel über mehrere Stunden fesseln kann. Ist auch in einem Interview. Da sitze ich dann vielleicht eine halbe Stunde an und dann sage ich so, jetzt habe ich davon auch genug. Das kann passieren. Ist ja auch ein Gameplay jetzt veröffentlicht worden im Rahmen eines Interviews mit einem Entwickler. Und dieses Interview an sich selber fand ich ja ziemlich imposant, deswegen, weil der Interviewpartner eigentlich die ganze Zeit irgendwelche konkreten Sachen gefragt hat. Und so richtig konkrete Antworten gab es eigentlich nicht. Das fand ich so merkwürdig. Stattdessen wurde dieses Gameplay-Video parallel zum Interview gezeigt, wie dieser Protagonist, ich weiß gar nicht, soll das Aragorn sein, der da oben? Nee, ich glaube, Aragorn ist es nicht, aber von der Art her, sag ich mal, ein von Aragorns Sippe oder keine Ahnung. Ja, oder auch so einer, der den Ring hat und jetzt irgendwie aussieht wie ein halber Nazgul oder auch nicht, weißt du, so irgendwie da springen, der dadurch so eine dunkle, offene Welt sich, also es ist irgendwie so eine Mischung aus Assassin's Creed und, Jetzt machst du aber Assassin's Creed schlecht. nein, also so eine, naja, so Open World mit Klettern und so Ja. Assassin's Creed und God of War. Weißt du, so, also das ist so irgendwie mehr so die Ecke, die ich da sehe, so, also wie sich's angeschaut hat. Ich kann's nicht beschreiben. Von dem, was man als Gameplay gesehen hat, man konnte sehen, dass du da mit dem Hauptcharakter aus der dritten Perspektive dann irgendwie rumrennst. Der heißt übrigens Talion. Ja, dass du da mit diesem Talion rumrennst, unzählige Horden von Orks schnetzelst und dann immer mal wieder auf größeren Bossgegner draufkommst, irgendwelche Punkte sammelst und ja, und die übernimmst du irgendwie und dann infiltrierst du die Ork-Gemeinschaft oder keine Ahnung. Also, ich weiß es ja, nicht. Genau, aber das hast du im Gameplay nicht gesehen. Der hat dann, genau, richtig, so, der hat das auch irgendwie erzählt an der Entwickler, dass du dann da irgendwie die. Du hast es auch gesehen, weil du hast die rein. Ich habe da nichts von gesehen. Nix. Oder die Rangfolge, der hast du gesehen, wo er zwischendurch auch hingegangen ist und doch, ich habe das gesehen. Habe ich einen anderen Trailer gesehen wie du? Okay, ja. Ich hab's gar nicht, dann habe ich es nicht verstanden. Dann wurde es nicht so klar. Also ich fand's schräg. Es war auch schräg. Es hat leider nicht so den Effekt gehabt, dass man sagt, irgendwie, buh, das muss ich haben. Dafür war es ja schon etwas heftiger auch angekündigt, ne? Also ich hätte mir mehr erwartet davon. So, weil es ja schon hieß, irgendwie so, oh cool, ein Open World Titel für Mittelerde. Aber nicht auf die Art und Weise, irgendwie schräg. Nee, wirklich, ja, das stimmt. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, was soll bei anderen Open World Titeln haben die meisten Protagonisten auch irgendwelche Waffen zur Verfügung, sei es Pistolen, sei es Schlagstock, sei es Handy zum Hacken, keine Ahnung, was willst du in Mittelerde dann, ne? Also da musst du ein Schwert bei dir haben, so mehr oder weniger, oder ein Knüppel. Also irgendwas musst du dich ja verteidigen mit irgendwas, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist auch irgendwie so dieses Gedanken, ja, was heißt Gedanken? Ja, Gedanken übernehmen. Er geht ja irgendwie hin und hält er den Ork am Kopf oder was weiß ich nicht was und dann kämpft er auf seiner Seite. Das ist so irgendwie, ist das Mittelerde? Ja. Und wenn, ist es nicht irgendwie nur einem Zauberer, einem grauen, braunen oder einem weißen? Weißt du, das ist so irgendwie, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also genau, mein Open World trifft God of War, war ja mein Eindruck. Und die ersten 5 Minuten ein weiterentwickeltes Hack and Slay mit teils mieser Kameraführung und ohne echte Wow-Effekte. Ja. So. Also Kameraführung war nicht gut und für ein Gameplay-Video, also dafür hat man oft genug auch gegen eine Wand geguckt. Schlecht, was macht man nicht? Nicht wirklich. Vielleicht fühlen die sich da ganz toll mit. Ich meine, gut, da steckt natürlich auch viel Arbeit drin. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Aber dann vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Ja, lass uns das mal abhaken. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, was eventuell für den einen oder anderen schon ausgelutscht ist. Ne? Gibt schon viele, viele Folgen. Einige haben sich sogar schon der Serie abgewendet. Wen meinst du? Wir reden jetzt von Assassin's Creed. Von Teil 1 oder von welchem? Von Assassin's Creed Unity. Und zwar den neuesten angekündigten, der glaube ich auch im Oktober oder so vielleicht schon kommt. Ich weiß es gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Genau, es gab im Vorfeld natürlich einen CGI-Trailer zu Assassin's Creed, ohne viel Gameplay-Material oder beziehungsweise der dann, wo dann auch gesagt das hat. Das war kein CGI-Trailer, das war Ingame-Grafik. Ja, dann mach's aber es war kein Gameplay. Immer dieses bis zu 16.000 Mbit. Ja, so ungefähr, wie es früher hieß. Ingame und Gameplay-Grafik. Feiner Unterschied, aber ein berechtigter Unterschied. Mag es doch Ingame-Grafik gewesen sein? Das glaube ich auch. Auf jeden Fall, aber wie es sich spielt, hat man nicht gesehen. Man hat dann allerdings einen von einem Mann kommentierten Gameplay-Trailer veröffentlicht, wo am Ende sozusagen die Exekution beziehungsweise das Ausschalten eines hohen Stadtbeamten, der bei einer Exekution beiwohnt, sozusagen auf dem Programm stand, wo man auch verschiedene Elemente, die man aus alten Assassin's Creed-Teilen kennt, nämlich die Brotherhood, als auch das klassische Ausschalten von höher gelegenen Standpunkten gesehen hat. Dieser erste Gameplay-Trailer hat mich jetzt nicht sofort umgehauen, sodass ich gesagt habe, Mann, du, das muss ich haben. Das sah mir zeitweise, obwohl es in Paris spielt, offensichtlich zur Zeit der Französischen Revolution, doch schon mitunter auch zu stark nach Assassin's Creed 3 aus, wie man da in diesen amerikanischen Dörfern und Städten rumrennt. Also, da war ich so ein bisschen abgeschreckt. erstmal toll fand ich, dass du jetzt Stealth-Elemente eingebaut hast, dass du auch die Möglichkeit hast, dich hinter Möbeln aktiv zu verstecken, dass du gewissen Gegnern oder Personengruppen ausweichen kannst. Toll finde ich, dass du aktiv in offenstehende Gebäude reingehen kannst, dass du sozusagen so Wege abkürzen kannst. Das Abkürzen gab es schon in Assassin's Creed 3. Ich weiß nicht, ob es in Black Flag auch war. Ja, aber da hast du es eher weniger. Ja, es war ja jetzt auch nicht so übertrieben viel in Assassin's Creed 3 zu sehen. Da bist du, hast du ja einfach mal abgekürzt, ne? Durch offenstehende Türen so. Ja, und bei Assassin's Creed 4 bist du nicht so viel in großen Städten, ne? Also Genau. was ich bis bisher auf jeden Fall erlebt habe. So dass es aber schon so ist, dass jetzt bei Assassin's Creed Unity auch Story bzw. Ziele sich auch in Gebäuden befinden, so dass du also nicht nur diesen klassischen Open World Effekt hast, wie du ihn sonst aus klassischen Assassin's Creed Teilen hast. Du bist ja vielleicht bei Assassin's Creed 2 oder in den verschiedenen Teilen von Assassin's Creed 2 auch vielleicht mal durch die ein oder andere Burg gerannt oder durch das Chateau, ja, aber nie durch Räume in dem Sinne, nicht? So, dass du irgendwie eine Treppe hochgeschlichen bist oder sowas. Das gab es ja nie vorher. Und das Ganze, das kriegt dann schon so einen neueren Touch. Und dann, und diesen Trailer haben wir ja Freitag auch zusammen gesehen, gab es ja noch einen Gameplay-Trailer, und zwar einen Gameplay-Trailer, der das kooperative Spiel zeigt. Mit, ich glaube, bis zu vier oder drei, vier verschiedenen. Also vier hat man in dem Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob es nachher mehr werden, aber ich glaube nicht, weil auf jedem Bild, was du bisher gesehen hast, siehst du immer vier Assassinen. So, und dieses Gameplay war qualitativ deutlich besser. Es hat grafisch deutlich mehr hergemacht, weil, also das mag auch eine Momentaufnahme aus dem Spiel gewesen sein, finde ich, aber du bist diesmal in einen Palast eingebrochen. Und es war zu sehen, dass du nicht mehr an gewissen festen Strukturen entlang klettern musst oder kannst, sondern du kannst an fast jeder Struktur entlang klettern. Es ist zu sehen, dass du beispielsweise nicht mehr unbedingt einen ja einen Strohhaufen, ne, brauchst, um dich von größeren Höhen an gewissen Balken, die aus Mauerwerken vorstehen, in die Tiefe zu stürzen, sondern du kannst wirklich an jeder Fassade auf und ab klettern, hinunterspringen und bist deutlich filigraner unterwegs. Was war das denn? Bist du noch da? Meine Verbindung war irgendwie weg. Ich bin noch da, ich gehe aber davon aus, dass das bei 1 und 1 seit knapp 3 Wochen gemeldetes Problem ist. Was erlauben? Aber du bist ja, ich hab dich noch, ich höre dich auch. Ist gut. Guti, also wir waren stehen geblieben bei dem neuen Gameplay-Trailer, bei dem kooperativen Gameplay-Trailer. Und auch Genau, dass du dadurch in dieses Schloss einbrichst. genau, dass du in das Schloss einbrechen kannst, beziehungsweise eindringen kannst mit deinen Assassinen zusammen, dass es da auch einen Überrumpelungstaktik gibt, dass du dann auch über offene Fenster in die Gänge, in diese wirklich wahnsinnig schönen, prunkvollen Säle und Gänge des Schlosses einbrechen kannst, dass du dort an Wänden entlang schleichen kannst. Toll auch dynamische Umgebung. Also wenn du eine Wache in diesem Palast ausschaltest, spritzt das Blut an die Wand. Kleine, aber feine Details. Grafisch sah das toll aus. Auf jeden Fall irgendwie 1080p. Richtig tolle Sache. Du hast geschrieben, habe ich das geschrieben oder warst du das? Soll mit 60 Frames pro Sekunde laufen? Ja. 1080p auf der Xbox One? Kann ich doch gar Ja. nicht. Oder doch? Deswegen habe ich es auch gesucht auf 80p und 60 Frames per Sekunde. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also dieser Koop-Trailer, wie gesagt, der hat mich dermaßen beeindruckt, der hat mich auch begeistert, der hat mich wirklich begeistert, der hat mich auch für das Spiel begeistert. Ich habe auch gesagt, es sind in dem Spiel A und B Buttons zu sehen, so dass man schon davon ausgehen kann, dass ein Microsoft Controller benutzt wurde. Aufgrund der Pracht dieser Grafik kann ich kann, ich will die Xbox One nicht so schlecht reden, also ohne sie jemals gespielt zu haben. So richtig. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass so eine Grafikpracht die Xbox One hinkriegt. Und deswegen. Ich glaube schon. Ich glaube das. Ich glaube, die Xbox One würde das hinkriegen. Du hast da ein schlechteres Bild, glaube ich. Ja. Also, ich glaube schon, dass die Xbox One das kann. Nur die PlayStation 4 kann mehr. Ja, das ist interessant. Deswegen finde ich es besonders interessant, dass man einen Xbox One-Titel, ist natürlich super, wenn man sagt, irgendwie, das ist jetzt Xbox One-Gameplay, was schon wahnsinnig gut aussah. Deswegen, ne, so nach dem Motto als Message, hier Leute, kauft euch auch eine Xbox One, weil da könnt ihr auch super aussehende Spiele drauf spielen. Ja, aber es kann natürlich auch PC gewesen sein, weil... Wovon ich ausgehe, ne? Weil Microsoft setzt ja auch diese A-B-Buttons in PC-Spielen ein. Also, weil sie ja davon ausgehen, sag ich jetzt mal ganz stumpf, dass die Leute mit ihrem Xbox-Controller auch am PC spielen oder dass der Xbox-Controller ja auch da genutzt wird. Und deswegen wird dort natürlich auch ganz oft A- und B-Buttons dargestellt. Genau das. Also das habe ich schon mehrfach auch gesehen. Genau das. So, und das vermute ich mal. Aber selbst wenn, glaube ich, dass man grafisch nicht so riesengroße Abstriche, dann wird es wieder so dieses Meckern auf hohem Niveau sein, denke ich mal. Ja, denke ich auch. So, und also inhaltlich, kooperativ, von den Spielmöglichkeiten her, sag ich mal, die man jetzt wirklich als Assassine bei einem Auftrag hatte, da war ja Assassin's Creed schon immer ziemlich kreativ, oder waren die Macher von Assassin's Creed immer schon relativ kreativ. So war das hier richtig auch spaßig. Also es war eine für mich persönlich eine wahre Freude, diesem Gameplay da beizuwohnen und zuzuschauen, wie man da einbricht. Das ist also, finde ich, eine ganz neue Dimension, auch jetzt in Gebäude hineingehen zu können und dort entsprechend dann weiterzuspielen. Auch die Umgebung des Palastes sah absolut bombastisch aus. Fand ich die Gärten, die waren toll, ne? Detailreich und ja. So weiter. Das Spiel ist natürlich brutal ohne Ende. Die Assassin's Creed halt. Also ja. Als Assassine, also als Meuchelmörder, sage ich jetzt mal so, was will man da erwarten? Das ist ja hier kein Ponyhof, oder? Nee. Nicht so richtig. Nicht so richtig. Also nur, es hat bei mir halt schon wirklich auch diesem Koop-Trailer bedurft, um zu sagen, so von wegen, ey, okay, vielleicht muss ich das doch haben. Und ich find's toll, dass es halt dieses Vierspieler-kooperative Spiel jetzt gibt. Ich glaube nicht, war das bei Assassin's Creed Black Flag, war das da schon möglich? Nein. Das ist auch was mich reizt. Natürlich habe ich wieder arge Bedenken, dass man diese vier Leute zusammenkriegt. Und wenn man dann sich, ich sag mal, irgendeiner anderen Gruppe anschließt, dass du dann natürlich irgendwelche Vollhorsts dabei hast, die meinen, sie wissen alles besser. Was so in jedem Spiel, wo du kooperativ spielen kannst, hast du das leider. Ja. Hoffe aber, dass sich dennoch irgendwie eine Gruppe finden wird, vielleicht über einen PlayStation Gentleman's Club bei Google Plus. Vielleicht, dass man da dann irgendwie sagt, ach, lass uns doch mal heute Abend alle zusammen Assassin's Creed spielen. So wie. Ja. Ist eine tolle Möglichkeit. Da gibt's auch welche. Wie wir jetzt zum Beispiel montags ja oft zusammen Battlefield spielen. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das darüber vielleicht klappt. Aber ansonsten habe ich halt arge Bedenken, dass man diese vier Leute zusammenkriegt. Weil du wirst dich ja auch absprechen müssen. Also musst du ja auch eine Party so zusammenkriegen, dass du dich auch hören kannst in dem Moment. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Wie fandst du denn bei Assassin's Creed den Multiplayer-Teil bisher in den letzten Teilen? Ganz ehrlich, habe ich so gut wie nie gespielt. Ich auch nicht. Ich habe es eine Zeit lang gespielt und auch versucht, ein bisschen intensiver zu spielen. Also versucht, da auch reinzukommen. Das war mir zu kurzlebig. Es ging also einfach nur um das Finden von anderen Leuten, dass man natürlich andere Charaktere spielen kann. Das ist natürlich besonders reizvoll. Ne? Das finde ich toll. Bringt aber nichts, dass die Spielmechanik immer dieselbe ist. Sich verstecken, eben. Den nächsten abmeucheln und fertig. Richtig. Und du läufst da durch die Gegend und siehst dann irgendwie 150 Mal denselben Charakter, genau. Dasselbe Charaktermodell rumrennen. Weiß ich nicht, das fand ich, und da spiele ich lieber was anderes online. Also dann nehme ich mir lieber ein Fußballspiel oder ein Eishockeyspiel oder ein Battlefield, sag ich mal, gut, die sind von der Mechanik her auch immer relativ einfach gestrickt, du machst auch immer dasselbe, aber da habe ich mehr Spaß dran als so ein Assassin's Creed Multiplayer-Spiel. Ja. Und deswegen, das hat er zum Beispiel Watch Dogs, finde ich, sehr gut gelöst. Sie haben ja auch keinen waschechten Multiplayer, aber die Möglichkeit, als zweiter Spieler in das Spiel einzubrechen, als zweiter echter Spieler einzubrechen und nicht erkannt zu werden, weil du einfach als einer der ganz vielen Statisten, die da rumrennen, also der Nicht-Hauptcharaktere, diese ganz vielen verschiedenen Charaktere, einfach da als Fremder aufzutauchen und eben nicht als zweiter Hacker sofort erkenntlich zu sein. Das haben sie bei Watch Dogs zumindest sehr gut gelöst. Sehr, sehr gut. Also, Ja. das macht auch Spaß. Okay, die Wartezeit ist manchmal relativ lang, weil, warum kann ich dir nicht sagen, aber ich finde die Wartezeit teilweise sehr lang. Ich würde ganz gern schneller in so ein Spiel Ja. einsteigen wollen. Dann würde ich es auch mehr machen. Vielleicht haben das auch viele einfach noch ausgestellt oder das kannst du ja, du kannst ja sagen, die sollen nicht in dein Spiel kommen. Aber ansonsten finde ich dieses, das finde ich total cool. Du kommst in dieses Spiel rein und dann zum Beispiel musst du von dem anderen ja ein Profil anlegen und musst dich dann in der Zeit verstecken. Das macht Spaß. Ja, Das macht wirklich ja. Spaß. Aber ich schweife vom Thema ab. Na, aber da wird halt auch gezeigt, wie es auch gehen kann, ne? Wie man halt Ja. eben auch den Reiz in einem Multiplayer-Spiel, gerade wo es um entdeckt werden geht und so weiter und jemanden angreifen, wo es darum geht, wie man es einfach auch richtig machen kann. Und das haben die von, da ist auch noch aus demselben Haus, Ubisoft, ne? Das hat Ubisoft dann oder bei Watch Dogs besser hingekriegt. Und dann sage ich lieber cooles kooperatives Multiplayer-System, wo man, wo sowas einfach hoffentlich funktioniert. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Also wie sie sich das vorstellen oder wie wir uns das vorstellen, nach dem, was man jetzt schon gesehen konnte, als so ein sehr groß aufgebauschten und doch relativ uninspirierten Multiplayer, so wie es die letzten Jahre stattgefunden hat bei Assassin's Creed. Ja. Der war nicht schlecht, aber er hat mich nicht gereizt. Es Mich gibt auch nicht. genug Spieler, die Assassin's Creed Multiplayer spielen, glaube ich, mehr als genug, die es richtig gut fanden. Aber das hatte nichts mit der Grafik, also oder nicht mit der Grafik, aber nichts mit dem Spiel an sich zu tun, mit dem ursprünglichen Gedanken, wie Assassin's Creed da, sage ich mal, aufgebaut wurde früher. Und ich finde schon seit dem Einführung von Brotherhood, nicht? Also, dass man auch eine Bruderschaft hat in dem Sinne, macht dieses kooperative Spielen auch inhaltlich Sinn. So. Und dementsprechend ist es etwas, womit Assassin's Creed Unity, glaube ich, ganz, ganz groß punkten kann. Grafisch können die punkten. Das wird grafisch, glaube ich, ein Hammer-Hammer-Spiel werden. Was hast du noch zur So. Mapgröße gesagt? Wie groß? Map, also die Map soll wohl riesig sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe es irgendwo gelesen, dass die Black Flag Map ist ja schon sehr, sehr groß, wobei du halt auch viel mit den Schiffen fährst. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie gesagt haben, alle Städte oder alle Orte Black Flag irgendwie zusammen. Auf jeden Fall eine Wahnsinnsgröße. Paris. Es ist auch nicht ganz klar, ob es nur in Paris spielt, ne? Oder? Hast du was gehört? Vielleicht auch noch woanders? Nee. Ich meine, dass es nur in Paris spielt, aber Und wenn. kann ich auch nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Also, was das anbelangt, war ich bei Assassin's Creed immer schon absolut erstaunt darüber, wie kreativ die Macher waren. Assassin's Creed 2, verschiedene italienische Städte, richtig, richtig cool dargestellt. Venedig alleine, also. Auch schon in Assassin's Creed 1 verschiedene Städte, ne? Die waren da relativ klein und mittelalterlich, aber jede Stadt hatte so seinen eigenen Flair, also sein eigenes Flair und da habe ich großes Vertrauen. Und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Paris ist, dann wird es, glaube ich, hochgradig detailliert sein. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich jetzt wirklich drauf. So, das hätte ich nie gedacht. Ja, ein bisschen Zeit im ersten Teil haben wir noch und ich glaube, diese Zeit sollten wir noch mal einem Titel widmen, der auch nicht erst seit der E3 2014 angekündigt ist, schon ein bisschen länger angekündigt ist eigentlich, für den sich der Sören auch ganz besonders interessiert. Und zwar ist das Mein kleines Pony von Nintendo. Nein, Toll, endlich du hast recht. Mein kleines Pony ist eins der Spiele, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier sagen, die ich mir nie kaufen ich glaube, das kann ich unterschreiben. Ich würde es mir nicht freiwillig kaufen. würde. Da kannst du mir auch. Was anderes, ne? My Little Farm. Keine Ahnung. Ja, gut, du sagst, hier ist eine Million, wenn du das Spiel kaufst, dann würde ich das kaufen, aber ich würde es nicht spielen. Genau. Ich würde mich vertraglich festlegen. Nein. Wir reden von einem neuen Teil von Batman, Arkham Knight. Ah, Arkham Origins, der Vorgänger und der Nachfolger von, also der Vorgänger von Arkham Knight und der Nachfolger von Arkham City. Erstmal mit einem anderen Entwicklerteam. Oh, war Arkham Origins ein anderer Entwickler? Ja, Arkham Origins war ein anderer Entwickler. Und Arkham Knight ist wieder Rocksteady, ne? Das weiß ich nicht War mir genau. so. Naja, sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Trailer, den wir gesehen haben, ja, sehr geil. Und wo ich gleich Gänsehaut kriegte, war, wo ich schon dachte, genau so muss es sein. Das war früher niemals möglich. Ich erinnere mich noch an Arkham Asylum, so den ersten Teil. Ja, Batman ist zu sehen, erst in einer Nahaufnahme, erst in die Augen zu sehen, nicht? Oder das Gesicht zu sehen, dann ist der Körper zu sehen. Dann geht er an ein Fenster, macht das Fenster auf und springt vom Balkon. Und dann bist du sozusagen springst du und fliegst in diese Spielwelt rein, die einfach riesengroß aussieht. Bei an Arkham City sah Arkham City eigentlich schon riesengroß aus, obwohl das eigentlich auch nur ein Teil war von Arkham City, ne? So, glaube ich. Aber das war schon riesengroß. Aber das sieht ja jetzt noch mal viel viel größer aus. Und es ist so genau dieses: Wie geil wäre das denn? So das, was man früher dachte, wie geil wäre das denn, wenn man da jetzt so durchfliegen könnte? Und genau das macht Batman in dem Augenblick. Und ich glaube, da wird man dieser Serie, glaube ich, noch mal so ein bisschen Aufwand verpassen, ne? Ja, und du hast recht. Es ist, also ich habe jetzt nochmal eben schnell geguckt. Es ist jetzt wieder zurück bei Rocksteady. Es war zwischendurch mit Arkham Origins bei Warner Bros. Games in Montreal. Die haben das halt übernommen gehabt, haben es jetzt aber scheinbar wieder abgegeben. Wobei Origins auch kein schlechter Titel war. Also Nee. ich finde diese Batman-Spiele eigentlich ziemlich stylisch, haben mir sehr viel Spaß bereitet bisher. Ja. Und ich glaube, Arkham Knight wird nochmal richtig fett. Auch wenn es nur mit 300 Frames pro Sekunde kommen sollen. Nur 300 Frames. 30. 30. 30. 300 wäre natürlich krass. Ich wollte gerade sagen, alles bis 100 Hertz können wir nur wahrnehmen, so ungefähr. Und also, ja, nur ist auch gut. Ne? Aber du kannst Ja. Batmobil, wie heißt denn Ich jetzt? ganz nett. Batwing heißt das, ne? Nee, Batwing war was anderes. Wie heißt denn Batwing der? ist eigentlich der Flieger, ne? Batwing. Batwing müsste der Flieger sein und das andere ist das Batmobil. Genau, kannst du, glaube ich, weiß nicht, ob du Batwing auch fliegen kannst. Bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht, also den Batwing gibt es auch schon im Batman Origins, aber nur mehr so als Schnellreisemöglichkeit. Ja, da war doch was. Aber Batmobil fahren kannst du auf jeden Fall. Das ist auch schon mal ganz cool. Man hat an der, also die Spielmechanik ist wahrscheinlich genau die gleiche. Gegner prügeln, ne? Beat them up. Ja, also ich glaube nicht, dass die da viel dran ändern werden, getreu dem Motto Never change a winning team, so nach dem Ding. Warum auch? Also viel wichtiger als diese, du kannst es im Stealth-Mode machen, was ich natürlich Ja. ziemlich geil finde, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Raum bist, wo Gegner sind und keiner sieht dich irgendwo, weil du sie alle aus dem Schatten oder von der Decke oder was weiß ich nicht was erledigst. Das ist was, was das Ja. Spiel ausmacht. Natürlich kannst du auch hingehen, wenn sie jetzt nicht gerade schwer bewaffnet sind und kannst sie einfach vermöbeln. Aber ich finde diesen Stealth-Mode, dass du da einfach so hingehen kannst und die ausschalten kannst, ohne dass sie was von dir mitkriegen, das macht einen bestimmten Reiz mehr aus diesem Spiel raus. Was ich aber auch an Assassin's, zum Beispiel am Assassin's Creed mag, du hast ja auch dort die Möglichkeiten, teilweise im Stealth zu arbeiten. Und halt die Story dahinter. Du hast Elemente, wo du, so Crime-Elemente, sag ich jetzt mal so, wo du dann den Tatort reproduzieren kannst, wo du dann sehen kannst, wie dort der Mord oder was weiß ich nicht, was passiert ist. Du untersuchst dann die Flugbahn, um dann zu gucken, wo war der Täter. Du musst dann hin, da wo der Täter ist. Sowas wird wahrscheinlich in Arkham Knight auch wieder alles mit dabei sein. Ich wollte gerade sagen, Und das ich sind ja alles Sachen auch gewesen, die du in Arkham City schon hattest, ne? Genau, das sind Sachen, die du in Arkham City hattest. Und ich gehe davon aus, dass mit Arkham Origins das wieder so kommen wird. Wobei storytechnisch Arkham Origins, Quatsch, nicht Arkham Origins ist, wollte ich gerade gar nicht sagen, sondern eigentlich wollte ich gerade was zu Arkham Knight sagen, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Tja, ich kann dir da auch nicht helfen. Ich glaube, ich werde alt. Das glaube ich auch, aber so geht es uns ja allen. Tja. Tja. Ja, man wird nicht jünger. Ja. Lass den Alkohol aus dem Hals. Was? Gerade du. Nein. Arkham Knight. Auf jeden Fall wieder ein Open-World-Titel mit einer tollen Kulisse, in einer tollen Stadt. Wieder mit dem Joker wahrscheinlich und Harley Quinn. Und du kannst auch jetzt wieder, wenn du das vorbestellst, schon, ich glaube, Arkham Knight kommt auch im Herbst, ne? Auch im Oktober? Arkham Knight soll eigentlich auch, nein, Arkham Knight soll 2015, meine ich, kommen. Ach. Und der Hauptgegner wird Scarecrow sein. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Scarecrow. Den hatten wir lange nicht. Obwohl ich Scarecrow in Arkham City, oder war das Arkham Ich Asylum? glaube, das war Arkham City, wo du immer vor i wo du da durch Ja, ja. diese Ruinen quasi gehen Genau. musstest und ihm ausweichen musstest. Fand ich So. sehr unangenehm. Aber Scarecrow finde ich als Charakter. Also ich glaube, die Rocksteady werden Scarecrow gut in Szene setzen. Glaube ich auch. Und sie werden es einfach auch gut einbringen. Also Batman Arkham City war ein fantastisches Spiel, war einfach ein absolut fantastisches Spiel. Ich habe es dann sogar noch mal von vorne gespielt irgendwann. Mittlerweile, Hast du Origins gespielt? nein, habe ich nicht. Okay. Auch bewusst nicht mehr, weil ich hatte es dann über. Wahrscheinlich habe ich es so oft gespielt einfach. Und Arkham Knight, da bin ich einfach gespannt. Da würde ich mir einfach nochmal einen Test angucken und beziehungsweise du wirst es dir ja sicherlich holen. Vielleicht schaust du mir da mal an. Eventuell würde ich es mir Ja. holen. Eventuell wahrscheinlich auf jeden Fall. Also. Ja, der Pinguin wird dabei sein, Two-Face wird dabei sein, Harlequin wird dabei sein, der Riddler wird dabei Ja. So, es ist allerdings etwas. sein, also das wird ganz nett. Es ist allerdings so, es war schon so, dass. Und das ist es ja, und das merkt man bei Spielen einfach, oder das kann man so ein bisschen immer raussehen, auch bei Spielen. Es ist ja immer Open World, eigentlich so der Mittel zum Zweck ist, zwischen verschiedenen Arena-Modi hin und her zu springen. Also es war ja auch bei Arkham City schon so, dass du da auch in einzelne Bereiche eindringen konntest, in Gebäude eindringen konntest, die dann teilweise Verbindungsgänge hatten, sag ich mal, also nicht die Gebäude selber, sondern dann, dass du halt von einer größeren Rätselarena oder von einer größeren Stealth-Arena oder Kampfarena in die nächste gegangen bist. Also das ist immer, dass du immer durch kleinere Räume, immer in größere Räume, wo du dann mehrere Gegner auf einmal hattest, die du halt auf verschiedene Taktiken erledigen musstest. Diese freie Stadt in Arkham City eigentlich eher so zum Nebenschauplatz wurde, weil die eigentliche Story immer in den Arealen beziehungsweise in den Gebäuden stattfand, ne? So. Außer natürlich so diese Nebenmissionen wie Deadshot und sowas, ne? Diese ganzen, Ja. das ist natürlich dann toll eingebunden. Und da, zumindest im Trailer, sah Arkham Knight schon ein bisschen offener aus, ne? Weil du ja natürlich auch gegen Panzer dann mit dem Batmobil dann da arbeiten sollst. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das spielt. Das stimmt. Arkham City hast du gespielt, ne? Ja, durch. Du weißt auch noch, wie das endet, ne? Ja, ich glaube, ja. Der Joker ist tot, der kann nicht wiederkommen. Ja. Ja. Mal sehen. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stirbt er ja am Ende. Also von daher, vielleicht hat er auch sein großes Comeback, wie in so vielen Filmen ja auch oder in anderen Vielleicht ist es auch ein anderer Joker. Vielleicht spielt es zeitlich auch wann anders. Sachen. Aber ich glaube, das wird sehr gut. Hast du noch was zu Batman? Nein, ich freue mich einfach drauf. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den ersten Teil des Nachgedacht E3-Specials zur E3 und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim zweiten Teil mit News zu anderen Spielen, unter anderem Battlefield Hardline, naja, haben wir ja gerade, Far Cry 4, Uncharted, Rainbow Six Siege, Destiny und so weiter und so fort und Metal Gear Solid 5 natürlich, über die sprechen wir auch noch alles in der Zukunft, über Tomb Raider, den neuen Teil und The Order 1886 sprechen wir alles noch, aber das in den, im Rahmen der nächsten Teile, die wir gesondert aufnehmen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich denke mal, Sören freut sich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, nicht wahr? Okay, er freut sich nicht. Natürlich. Doch, natürlich freue ich mich. Du doch nicht so, nein. Okay. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Wieder nicht.